mal bei Infratest DIMAP in Berlin beobachtet. Und Frau Schulz, es gibt inzwischen Erkenntnisse, wo die AfD ihre vielen Stimmen her hat. Ja, das sind wirklich ganz interessante Zahlen. Das allergrößte Lager sozusagen, aus dem die AfD ihre Stimmen rekrutiert, das ist das Lager der Nichtwähler. Die AfD kann 56.000 Wähler, die es beim letzten Mal nicht an die Wahlurne gebracht haben oder die nicht wählen wollten, dazu bewegen, diesmal wählen zu gehen und eben ihre Stimme der AfD abzugeben. Und von den anderen Parteien, die bisher im Landtag in Schwerin vertreten waren, da gewinnt die AfD flächendeckend. Es sind am meisten Stimmen abgegeben worden von der CDU oder abgewandert in Richtung AfD, nämlich 23.000. Ein ganz großer Batzen kommt, das passt zu dem, was wir gerade gehört haben von Daniel Heinrich, allerdings auch von der rechtsextremen NPD. Die steht auf Platz 2 sozusagen derjenigen, die Spenden gegangen sind in Richtung AfD. Die verliert nämlich 20.000 Wähler an die AfD. Und danach kommt auch schon die Partei, die in großer Konkurrenz steht, eben in Sachen Protest. Das ist die Partei Die Linke, die verliert 18.000 Wähler an die AfD. Und das ist ein Bild, das den etablierten Parteien, den Parteien, die bisher im Landtag vertreten waren, durchaus zu denken geben sollten. Die Analyse der Wählerwanderung zur AfD. Danke, Sandra Schulz. Und